There are things the Lord wants us to know. Es gibt Dinge, die der Herr möchte, dass wir sie wissen. Later we'll talk about what I dreamt of. Später werde ich darüber reden, was ich geträumt habe. Amen. Amen. What the Lord revealed to me this morning. Was der Herr mir heute Morgen offenbart hat. Amen. Concerning our directed people. Die Art und Weise, wie wir Leute beraten oder die Ratschläge, die wir Leuten weitergeben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. There are things the Lord wants us to know. Es gibt Dinge, die wir wissen sollen. Amen. Amen. And they are very, very important. Und sie sind sehr wichtig für uns. He wants us to know about the message we preach here. Er möchte, dass wir diese Botschaft, die wir hier bekommen, verstehen. The message that he preached through me. Die Botschaft, die er durch mich verkündet. Don't take it lightly. Wir dürfen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Don't take it. Don't let it be in vain. Wir dürfen nicht zulassen, dass es vergeblich ist. My message is not just message. Meine Botschaft ist nicht nur einfach eine Botschaft. It is always Christ warning us. Es ist immer Christus, der uns warnt. Amen. Amen. It is always Christ warning us. Es ist immer Christus, der uns warnt. I've experienced it a lot. Das habe ich schon oft Once I'm erlebt. Correcting somebody over and over and over again, I know something is going to happen. Oft, wenn ich jemanden zum wiederholten Mal belehre, passiert irgendwas. Amen. Amen. Let us listen to Christ. Wir müssen Jesus Christus zuhören. I'm not saying listen to me. Ich sage nicht, hör mir zu. But listen to Jesus. Aber hör Jesus Christus zu. Amen. Amen. Allow him to direct your life. Lass zu, dass er dein Leben leitet. Allow him to show you the way. Dass er dir den Weg zeigt. Allow him to teach you things to come. Dass er dir Dinge zeigt, die kommen werden. Amen. Amen. Allow him to be your going out and your coming in. Dass er dein Ein- und Ausgehen ist. That you never take decision without him. Dass wir keine Entscheidung ohne ihn treffen. That whatever decision you are taking is coming from him. Dass jede Entscheidung, die wir treffen, von Jesus Christus kommt. Because there is opposition here on earth. Denn wir haben einen Feind hier auf Erden. Satan is here. Der Teufel ist hier. If you like it or not, if you believe it or not, he's here. Ob uns das passt oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, er ist da. He is a destroyer. Jesus called him a thief. Jesus nennt ihn ein Dieb. He is a thief. Er ist ein Dieb. The earth, God created the earth and gave everything to Adam. Gott hat die Erde erschaffen und hat Adam die Verantwortung darüber gegeben. And Adam gave it to Satan. Aber Adam hat diese Autorität und diese Verantwortung dem Teufel übergeben. God only know Adam. Gott kannte nur Adam. He named Adam Adam. Er hat Adam Adam genannt. It's Adam that named Eve Eve. Und Adam hat Eva ihren Namen geschenkt. God before God, Eve is Adam. Und für Gott ist sogar Eva auch Adam. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Go to John 10:10. Johannes 10:10. Satan is a destroyer. Der Teufel ist ein Zerstörer. Amen. Amen. If you believe it or not, he's here on earth. Ob wir das glauben oder nicht, er ist hier auf Erden. Everywhere in the Bible, you know, if you want to know what you have, the Christ in you, you go to the Bible. Maybe we'll get there later. Amen. Amen. John 10:10. Johannes 10, Vers 10. He said, the thief come not, but to steal. And to kill and to destroy. I am come that they might have life. It means the life you have before was not even life. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. And that they might have it more abundantly. Praise the Lord. Halleluja. If you go to Ephesians, go to Ephesians. Ephesians. Let me see, Ephesians 6. Talks about Satan here. Geht's auch um den Teufel. Amen. Allah do not want to believe that Satan is there. Viele Leute wollen nicht glauben, dass der Teufel da ist. He is there. Aber er ist da. He is here on earth. Er ist hier auf Erden. He has been defeated. Er wurde zerstört. His power has been taken away from him. Seine Kraft wurde von ihm weggenommen. But if you don't have that power, he still has that power over you. Aber wenn du nicht Christus hast, dann hat er immer noch Kraft über dich. Without Christ, without knowing who you are. Ohne zu wissen, wer du bist. If you even think you can be born again. Du kannst wiedergeboren werden. But if you don't know who you are. Aber wenn du deine Identität, if you don't know the Christ in you, in Christus nicht kennst. That he that is in you is greater than he that is in the world. Dass der in dir ist größer. Satan will keep on stealing, killing and destroying. Größer als der auf der Welt wird der Teufel dich auseinandernehmen. Amen. Amen. Yeah, he's telling us something. Ephesians 6 from verse 10. Ephesians 6, verse 10. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil, the lies of devil. Die listigen Kunstgriffe des Teufels. His trick. Amen. Seine Tricks. He said, put on the old armor. Wir sollen die ganze Waffenrüstung tragen. Allow the old armor. The old armor. You already have the old armor. You already have the old armor in your spirit. Diese Waffenrüstung ist schon in deinem Geist. Allow that armor to come to your mind. Wir müssen zulassen, dass diese Rüstung auch in unseren Gedanken ist. If you are born again, you have the old armor in your spirit. Wenn du wiedergeboren bist, hast du diese ganze Rüstung schon in deinem Christ Geist. Christ is the old armor. Christus ist diese Rüstung. Is somebody getting it? Amen. Amen. He is the old armor. Er ist die ganze Rüstung. But allow him to come to your soul. Aber lass auch zu, dass er in deiner Seele ist. You have spirits. You have spirits, soul. And body. Weil du bestehst aus Geist, Seele und Körper. Amen. Amen. Allow what you have in your spirit to come to your soul. Das was in deiner deinem Geist, das muss auch in deiner I Seele hope you sein. Know what your soul is. Ich hoffe, ihr wisst, was eure It's Seele part bedeutet. Of you that you used to think. Die Seele ist der Teil von euch, wo eure Gefühle, eure Gedanken sind. The part of you that decision is coming out wo from. Die Entscheidung getroffen werden. Before coming here, you already think of it before coming here. Bevor du hingekommen It's bist, coming from du inside, erstmal from outside. Darüber nachgedacht, hier hinzukommen. Anywhere, any decision you are going to Jede take, Entscheidung is going to come from inside. Kommt von deiner Seele, von deinen Gedanken. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then he said, verse 11, Vers 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the lies of the devil. Allow the armor of Christ, or allow the Christ in your spirit to come to your mind. Lass du, dass der Christus, der in deinem Geist ist, auch in deiner Seele ist. You know, the doctor can give you any report. Weil der Arzt kann dir ein Todesurteil geben. Because he can only see your body, he cannot see your spirit. Weil er nur deinen Körper bewerten kann, aber nicht deinen Geist. You know, the mind is always saying the body is who you are. Weil deine you Gedanken are not your body. Werden dir immer sagen, du you bist dein Körper, spirit. Aber du bist nicht dein Körper, du bist dein Geist. And the doctor can only see your body, he cannot see your spirit. Der Arzt kann nur deinen Körper sehen und nicht deinen Geist. He cannot see the Christ in that spirit. Er kann Christus nicht in diesem Geist Amen. Sehen. Amen. Allow that Christ in your spirit to come to your mind. Lass du, dass dieser Christus, der in deinem Geist ist, auch in deinen Gedanken ist. That is, for example, if the doctor tell you this is the problem. Wenn der Arzt dir beispielsweise sagt, das ist das Problem. You have a problem. Du hast ein Problem. And you know you have the old armor in your Aber in your spirit du already. Du weißt, dass du die Waffenrüstung trägst in deinem Geist. Allow that armor. That said, he that is in you is greater than whatever is outside coming to your mind. Aber dann musst du zulassen, dass diese Waffenrüstung, die in deinem Geist ist, in deine Gedanken kommt. Somebody getting it? Diese dir sagt, dass der in dir ist, größer ist als der auf der Welt. You know, in your school result, you might even fail. Oder auch in der Schule, vielleicht hast du mal eine Prüfung nicht bestanden. You know, naturally, you know, failure is always failure. Versagen ist natürlich Somebody that fails is a loser. Versagen. But in Christ, well, we are never losers. Jemand, der nicht besteht, ist dann dem nach ein Versager. Aber Praise in Christus sind wir keine Versager. We are never losers. Da sind wir keine Versager. Because that result is not your life. Weil dieses Ergebnis, Christ is your life. Diese Note ist nicht dein Leben. Christus ist dein Leben. It is true. Without Christ, you know you have to be very careful about your result. Ja, ohne Jesus Christus hat das alles hier bedeutet. Your result means a lot. Deine Ergebnisse haben ein Wert. It's like Jesus Christ going to feed thousands. So wie Jesus Christus, der Tausende satt gemacht hat. You know, he did not need a trailer or lorries of bread and fish. Er brauchte keinen LKW voll von Brot und the Fisch. Little we had was enough. Das kleine, was er hatte, war genug. Yeah, that result, whatever it may be, good or bad, is enough. Dieses kleine Ergebnis, was du da hast, there's reicht. Nothing he cannot use. Es gibt nichts, was er nicht I don't nutzen know if somebody's kann, getting it. Wenn wir es ihm übergeben. Because your victory is not coming from there. Denn unser Erfolg kommt nicht vom Physischen. It's coming from him. Es kommt von Christus, vom Geist. He qualifies you. Er ist derjenige, der uns qualifiziert. Amen. Amen. He qualifies you. I have a lot of example. Und ich habe so viele Beispiele dafür. Amen. Amen. God's children should be unshakable. Kinder Gottes sollten unantastbar sein. There should be no fear in our hearts. Da sollte keine Angst sein in uns. And nothing should threaten us at all. Nichts sollte uns Angst machen können. Because things are bound to threaten you. Weil Dinge werden uns versuchen. Your pain, your body will threaten you. Dein Körper wird dich versuchen. Doctors result will threaten you. Ärzte werden dich versuchen. Your result in school will threaten you. Deine Schule wird dich versuchen. The news we're hearing that Corona is killing everybody will threaten you. Nachrichten werden dich bedrohen. You are going to choose. Aber du musst dich entscheiden, wer größer ist. Amen. Amen. You know, we read about the Syrian army. Wir haben and Elisha last über die syrische Armee und Elisa gelesen. You know, Elisha had to choose. Elisa musste sich entscheiden. Who is greater? Wer ist größer? Amen. Amen. You choose who is greater. Du musst entscheiden, wer größer ist. Don't choose with five senses. Entscheide nicht durch die fünf Sinne. Choose with what you can see, feel, taste and smell. Entscheide nicht durch das, was du siehst und hörst und schmeckst, sondern entscheide dich für Christus. It's like, choose me. Er sagt, entscheide dich für mich. In 5. Mose 30 sagt choose er, me. Entscheide so dich für mich, I will help you to choose. Damit ich dir helfen kann zu wählen. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 11 sagt, put on the whole armor of God, Ephesians that 6, you may be able to stand against the wiles of Satan, of the devil. Then Vers 12, for we wrestle not against flesh and blood. It's telling you that there's something. There's something here on earth. Es gibt einen Feind hier auf Erden. There's enemy here on earth. Es gibt einen Feind. People are not your enemy. Leute sind nicht deine Feinde. Your mother is not your enemy. Deine Mutter ist nicht dein Feind. Your brother and sister, they are not your enemy. Dein Bruder ist nicht all these dein Feind. People, they are not your enemy. Diese Leute sind nicht deine Feinde. Your enemy is Satan. Dein Feind. Even Corona is not even your enemy. Selbst Corona all these prosicknesses, and they are not your enemy. Diese Krankheiten sind nicht deine Feinde. Do you know who is your enemy? Wisst ihr, wer Feind you ist? You make him your enemy. Du machst ihn zu deinem Feind. Das ist Christus. Without Christ, those things, they ohne will Christus beat you. Wenn diese Dinge dich überwältigen. There's only one power that defeated everything. Es gibt nur eine Kraft, die alles Christ überwunden alone. Hat. Und das ist Jesus Christus. He defeated everything. Er hat alles überwunden. And without him, those things are bigger than you. All those ohne problems. Jesus Christus sind all diese Probleme, Krankheiten, Probleme, all das ist größer als du. Weil he's du Fleisch und Blut bist. Er ist der Eckstein. Amen. Amen. He's the stumbling block. People, you know, without well, if you make him your enemy, that you make him your enemy, you reject him, you ignore him. Entweder ist Jesus Christus deine Lösung oder dein Problem. Du erst dein Problem, wenn du ihn nicht akzeptierst, und erst deine Lösung, wenn du ihn akzeptierst. Those problems, they are irrelevant. Diese what Probleme, you call problem, what, die du Probleme what nennst, man call problems, was Menschen so Probleme nennen. Cancer is irrelevant. Selbst Krebs, das ist alles. All these sicknesses and all these, the you know that is killing people. All die Dinge, they are powerless. Sie sind kraftlos. Know who you are. Wir müssen wissen, wer see wir sind. See the inside. See the Christ inside. Wir müssen Christus in uns kennen. Know who you are. Wir müssen wissen, know wer who sind. Your father is. Wir müssen wissen, wer unser Vater ist. Know the power that raised Jesus from the dead that dwell in you. Wir müssen diese Kraft kennen, die Jesus Christus von den Toten erweckt hat, weil diese Kraft, die wohnt jetzt in uns. Praise the Lord. Halleluja. One third of you is that power. Ein Drittel von uns ist jetzt diese Kraft. You carry that power everywhere. Du trägst diese Kraft überall as mit. You live, like, you know, you live as if you don't even have that power. Aber du lebst wie ein Schwächling. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. He said, for we wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against principalities, against powers, against the rulers of the of darkness of this world, against principalities, against spiritual wickedness in high places. Amen. Amen. It means there's something here. Das heißt, es gibt hier there's etwas. Opposition. Es gibt einen Feind. Amen. Amen. Though he has been defeated. Auch wenn er besiegt wurde. He has been defeated, but his lies are everywhere. Er wurde besiegt, aber seine Lügen sind People überall. People believe his lies more than Jesus Christ. Leute glauben seine Lügen mehr als der Wahrheit von Jesus Christus. Amen. Even God's children believe his lies more than Jesus Christ. Selbst Kinder Gottes glauben mehr an die Lügen des Teufels als an Jesus Christus. I'm going to give you an example. Soll ich euch Let ein Beispiel geben? About your school result. Zum Beispiel eine Schulergebnisse. If your school results is telling you to fail. Wenn deine Schulergebnisse dir sagen, du bist... And Christ said, he that is in you is greater than any result. Whatever is outside. Du hast versagt, aber Jesus Christus sagt, der in dir ist, ist größer als der auf der Welt. Which of the two are you going to believe? Was davon wirst du glauben? You will believe the lies of Satan. Du wirst die Lüge des Teufels glauben. Because that is the non-natural reality of this world. Weil das ist die Realität dieser Welt. But you have your own reality. Aber das ist eine eigene Realität. Just like Elijah have his own reality. Genauso wie Elijah seine eigene Realität hatte. You don't know, though, people cannot count Elijah's reality. No one can count them. Auch wenn Elijah because they cannot see them. Realität unzählbar war für viele Menschen. No, nobody can count them, but they exist. Aber dennoch existiert they are there. Es ist da. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Our message here is Christ warning us. Unsere Botschaft hier ist, dass Christus uns warnt. How long will he keep on warning us? Wie lange wird er uns warnen müssen? Especially with those we move with. Besonders mit den Leuten, die wir unsere Freunde. Who are your friends? Wer sind deine Freunde? Who are your best friends? Wer sind deine besten Freunde? Who do you call your family? Wen nennst du deine Familie? You better be used to Jesus Christ. Du musst dich an Jesus Christus gewöhnen. Somebody getting it? You better be used to Christ. Du musst dich an Christus gewöhnen. He doesn't want to take anything from you. Er will uns nichts wegnehmen. Amen. Amen. You know when Elijah told that widow woman. Als Elijah zu der Witwe gesagt hat. Give me the last food. Gib mir euer letztes Essen. Elijah did not want it. He was not planning to kill that woman. Elijah hat das nicht verlangt, weil er die Frau töten wollte. Amen. Amen. He was for him. That is how this woman will live. Er wusste das genau so. Dadurch wird diese Frau leben können, Amen. Wenn sie sich demütigt. How are you going to live? Wie werden wir leben können? By giving everything to Christ. Indem wir Christus alles übergeben. Give, allow him to control your life. Zulassen, dass er unser Leben leitet. The life you now have is no longer the natural life. Was wir jetzt führen, ist nicht mehr das natürliche Leben. Since you became born again. Seitdem wir wiedergeboren wurden. The old life is dead and ist das alte Leben tot und begraben. You now have the life of Christ. Wir haben jetzt das Leben von Christus in uns. Amen. Amen. Believe it, please. Und daran müssen wir glauben. That is where you belong to. Dahin gehören wir. You know everywhere today there's fear. There's no. If you are not afraid, you are not paying attention. Auf dieser Welt ist so viel Angst und wenn du keine Angst hast, dann hörst du anscheinend nicht zu. But in Christ's world. Aber in der Welt von Christus. Peace. Da ist Frieden. There's joy. Da ist Freude. You know, it's said in everything we are to rejoice. In allem werden wir uns freuen. No matter what, rejoice. Egal was ist, wir freuen uns. If you cannot see Christ, you can never rejoice. Aber wenn du Jesus Christus nicht, deinen Fokus nicht auf ihn hast, wirst du dich nicht immer freuen können. Allow him to be your goal. Lass zu, dass er dein Ziel ist. Praise the Lord. Halleluja. How long will he keep on warning us? Wie lange wird er uns weiterhin warnen müssen? And we keep on hardening our hearts. Aber wir verhärten unsere Herzen. Amen. Amen. Allow him to dwell in you. Lass zu, dass er in uns lebt. Quickly go to Hebrew 3. Amen. Hebräer 3. Hebräer 3. From verse 7. Hebräer 3, Vers 7. It says, wherefore, as the Holy Ghost said, today if you will hear his voice, verse 8, harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your father tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore, I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Amen. Amen. Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Vers 11. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Without Christ there is no rest. Ohne Jesus Christus gibt es keine Ruhe. He should be your rest. Er muss unsere Ruhe sein. In the old days was the rest. Im Alten Testament, im Alten Bund, war ein, it was about days. Gab es einen Tag in der Woche, der die Ruhe den Menschen gegeben hat. Amen. But now Christ Aber jetzt is that day. Ist Jesus Christus dieser Tag. Amen. Amen. Christ is our rest. Christus ist unsere Ruhe. He said they will not rest. Sie werden keine Just Ruhe finden. Amen. Because they never allow him to come in. Weil sie nicht zugelassen haben, dass er reinkommt. You know, you never rest until you allow the Christ in your spirit to come to your mind. Wir werden niemals ruhen, solange Jesus Christus, der in unserem Geist ist, sich nicht in unserer Seele manifestiert. It's not only unbelievers that never rest. Nicht nur Ungläubige sind. Even those that are born again, they never rest. Selbst Kinder Gottes sind ohne Ruhe. Because they never allow, you know, the Christ in their spirit to come to their mind. Weil Christus, der in ihrem Geist ist, nicht in ihrer Seele ist. Spirit, soul and body. Körper, Geist und Seele. Allow him to come to your soul. Wir müssen zulassen, dass er in unserer Seele ist. Amen. In unseren Gedanken ist. Until he comes there, erst wenn er da ist, werden wir Ruhe finden. You will keep on walking. Das werden wir immer versuchen zu arbeiten. I don't know how you work. Wisst ihr, wie wir arbeiten? When you are worried. Wenn du dir Sorgen machst. When you are in fear. Wenn du in Angst Is lebst. Somebody getting it? When you are worried, you are walking. Wenn du dir That's Sorgen how to work machst, in this kingdom. Arbeitest du. It's not by going to how him to or whatever. You know, this job. It's not about job. Es geht nicht um einen Arbeitsplatz, sondern es geht um sobald du am Werk bist. Are you worried? Machst du dir Sorgen? Amen. Amen. Is your mind full of worry? Sind deine Gedanken voll von what Sorgen? What are you? What is bothering you? Was macht dir Sorgen? If something is bothering you, Dinge dir Sorgen bereiten, dann arbeitest du. Amen. Amen. If you see him, he will be walking and you will be resting. Aber wenn du Jesus Christus siehst, wird er für dich arbeiten und du wirst dich ausruhen können. How to rest is by seeing him. Wir ruhen uns aus, indem wir Jesus Christus sehen. Remember what he did for you. Uns daran erinnern, was er für uns getan hat. How do you see him? Wie sehen wir ihn? Remember, if he loved you when you were a sinner, how much more now? Wenn er mich geliebt hat, als ich ein Sünder war und deswegen für mich gestorben ist, wie viel mehr liebt er mich heute, dass ich sein Kind bin? Amen. Amen. That's Romans 5. If he loved you when you were a sinner, how much more? Wie viel mehr jetzt? Again, you know, if his death can save you, wenn sein Tod dich retten kann, what about his life in was your life dann jetzt mit seinem today? Leben, was in dir ist heute? Amen. Amen. That's how to rest. So ruhen wir uns aus. If somebody, if I can give you 1,000, I've given you 1 euro. Wenn ich dir 1.000 Euro gegeben habe, dann habe ich dir auch schon 10 Euro gegeben. Wenn ich dir 100 Euro gegeben habe, dann kann ich dir auch 1 Euro geben. If I can give you 1,000, I can give you 100. Wenn ich dir 1.000 gegeben habe, kann ich dir auch 100 geben. If Jesus died for you, wenn Jesus Christus für dich that is the greatest miracle. Das ist das größte Wunder. That is the greatest victory. Das ist die that you are no longer enemy of God, but a son of God. Das ist die größte Liebeserklärung, dass du kein Feind Gottes mehr bist, sondern ein Familienmitglied. You know, the old, there was nothing like a son. Weil im alten Bündnis, da gab es keine Sohnschaft. Somebody getting wir waren keine Kinder Gottes. There was nothing like a son of God. Wir waren keine Kinder they Gottes. Were servants. Wir waren Knechte. Even like Moses, Elijah, Moses, they were all servants. Das waren alles but Knechte. Now, aber say, we are sons. Dürfen wir uns Söhne nennen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me leave there and go further because we still have places to cover. Christ loves repentance. Jesus Christus liebt Buße. Umkehren. Amen. Amen. Don't go to church because that place, you know, a big building, you know. Don't go to places because of 5 senses. Geh nicht zu einer Kirche oder geh nicht irgendwo hin wegen deinen 5 Sinnen. Did you not open the doorway? Somebody is there. Don't bring down this thing. Ich sage, da ist so eine Klinke, die musst du gut machen. Der ist doch nicht. okay. Did you ever see that? So, guckst du komisch. Yeah, because I'm God. I don't know why they're different. Amen? Amen. Christ, love, repentance. Christus liebt Buße. Amen. Amen. He wants us to always choose him. Er möchte, dass wir uns ständig für ihn entscheiden. Learn to choose him. Lerne dich für Jesus Christus Amen. Zu entscheiden. Why are you here today? Wieso sind wir heute hier? Is it for Christ's sake? Ist es wegen Jesus Christus? Is he the reason you are here? Ist er der Grund, weshalb wir hier Amen. Sind? Amen. Allow him to be the reason. Lass zu, dass why er der Grund you do ist, things. Weshalb wir Dinge tun. Why you go to places? Weshalb wir an Orte gehen. You know the flesh. Das Fleisch. Is bound to destroy. Wird irgendwann sich wird zerstören. If you are here because of a friend, wenn du hier bist wegen Freunden, ist das fleischlich. If you are here because you know there are a lot of reasons why people can be, go to the church. Es gibt viele Gründe, weshalb Leute zur Gemeinde gehen. Exactly. You know that is there are funny reasons. Es gibt merkwürdige Gründe, Amen. Leute in die Gemeinde gehen. Let it be Christ alone. Dass der Grund, weshalb du in eine Gemeinde gehst, Jesus Christus allein ist. You know, if you're when I came to Jesus, als ich zu Jesus Christus kam, I did not come to him because he is God. Bin ich nicht zu Jesus gekommen, weil er Gott ist. I did not come to him because I love him. Ich bin nicht zu Jesus gekommen, weil ich ihn liebe. I did not come to him because I want to know him. Und ich bin auch nicht zu Jesus gekommen, weil ich ihn kennenlernen It wollte. It was problem that brought me to him. Ich hatte Probleme und wollte, habe jemanden gebraucht, der mir diese Probleme wegnimmt. But when I came, aber als ich dann bei Jesus and war, I found out that it's not about problems. Habe ich erkannt, es geht nicht um Probleme. It should be about knowing him. Es geht darum, Jesus Christus kennenzulernen. Somebody getting something here. Amen. Amen. You might be here for different reasons. Vielleicht bist du wegen einem anderen Grund hier. Amen. Amen. Let it be Christ. Aber lass zu, dass Jesus Christus ist. Change it. Tell me what he wants you to change it. Du kannst es ändern. He wants you to repent. Du kannst Buße tun. Why do you go there? Deshalb gehst du dorthin. It's not because she wants me to be there. Nicht weil sie will, dass ich hinkomme. Oder weil er es von mir erwartet. You know, it's not because of the flesh. Es ist nicht wegen dem Fleisch. But because I want to know him. Aber weil ich Jesus Christus kennenlerne. It's the food. You know, it's not the food that is good for your body. Weil nicht jede Speise ist gut für dich. What you receive here. Was du hier empfängst, is food. Ist Essen. Amen. Ist Nahrung. What you receive here is food. Was du hier empfängst, ist Nahrung. Is spiritual food. Geistliche Nahrung. Amen. Amen. There are churches everywhere. Es gibt überall Gemeinden. Amen. Allow Christ to help you to choose. Aber lass zu, dass Jesus Christus dir hilft. We have to have relationship with him. Wo du Beziehung hast mit Amen. Ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 21. Matthäus 21. It is not about denomination. Es geht auch nicht um die. It is not about, you know, people. Lehrer oder um die Leute. Amen. Amen. Salvation is personal. Errettung ist eine persönliche Sache. It is personal. Es ist eine persönliche Sache. If your husband is not going, that does not mean you don't go. Wenn dein Ehemann nicht zur Kirche kommt, heißt nicht, dass du nicht zur Kirche gehst. If your friends are not going, that does not mean you are not going. Nicht zur Kirche gehen heißt nicht, dass du nicht zur Kirche gehen musst. If you, you know, if somebody offends you here, that does not mean you will not come. Und wenn dich hier jemand in der Gemeinde verärgert oder angegriffen hat, heißt nicht, dass du nicht mehr hinkommst. It's not that person that died for you. Weil nicht diese Person für dich gestorben ist. You are not coming here because of him. Du kommst nicht wegen dieser Person. If you come here because of me, I will offend you. Wenn du hier hinkommst wegen mir, werde ich dich irgendwann But if you come here before For Christ's sake. Aber wenn du wegen Christus He is the only one that will not offend you. Ist er der Einzige, der dich nicht enttäuschen wird. And not he can separate you from Und nichts him. Kann dich von ihm trennen. Amen. Amen. Matthew 21. Matthäus 21. Well, I will quickly read from verse 28 because today is we close early. Amen. He said from verse 28, but what think ye? He set in my heart two sons. And he came to the first and said, Son, go walk today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward, he repented and went. And he came to the second and said, likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Which of them, twine, did the will of his father? They say unto him, the first, Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlot go into the kingdom of God before you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Repentance. He loved repentance. Er liebt Buße. Amen. Amen. The publicans and the harlot that repent will go into the kingdom before you. Die Zöllner und die Huren, die sich die Buße tun, die umkehren, sie werden eher das Königreich Gottes sehen als ihr. Amen. Amen. You know, they said they will not go. Sie sagen, they repented and they are not coming. Sie haben gesagt, sie werden es nicht tun, aber haben dann Buße getan. But you say you will go. Aber du sagst, you refuse to go. Wirst es tun, aber tust es dann am Ende nicht. Amen. Amen. You know, some of us are like that. Viele von uns sind so. Einige von uns sind so. He said, "Are we ready to repent?" Sind wir bereit, umzukehren? You know, as I was praying for a brother that was sick. Als ich für einen Bruder gebetet habe, der krank war. The Lord said this very thing to me as I was praying for him. Hat der Herr mir diese Sache gesagt? He says it's not about this man getting healed. Es geht nicht um die Heilung dieser Person. He said it is about repentance. Es geht um Umkehr. Will he repent? Wird diese Person umkehren? Is he ready to repent? Ist sie bereit, Buße zu tun? Is he ready to listen to him? Ist sie bereit, ihm zuzuhören? After he is healed, he's going back to whatever I brought him there. Oder wird diese Person, nachdem sie geheilt wurde, wieder direkt dahin laufen, zu dem, was das Problem gebracht hat? Amen. Amen. He said it's not about being healed. Es geht nicht um Heilung empfangen. He said it's about repentance. Es geht um Umkehr. He said there are places we go. Es gibt Orte, an die wir gehen. There are things we do. Es gibt Dinge, die wir tun. That he wants us to get out of. Von denen wir wegkommen müssen. He wants us to go from there. Er möchte, dass wir davon to wegkommen. Leave there, to get out of there. Dass wir da rauskommen. He said, but we will listen to him. Aber werden wir ihm zuhören? We will hear him alone. Werden wir ihn allein zuhören? We want to be begging and begging. We love it. Ständig betteln und betteln. That's not his system. Aber das ist nicht das System von Jesus. His system is you are the head and not the tail. Sein System ist, dass du der Kopf bist und nicht das Ende. But you are always the tail. Aber du bist immer das Ende. Because you never listen. Weil du nicht zuhörst. He said, "We did not go back." To where they are coming from. Werden sie nicht zurückgehen zu dem, was sie zerstört hat, was sie niedergeschlagen hat? We did not go back to the very cause of that problem. Werden sie nicht zurück zur Ursache des Problems gehen? It's like, for example, if I'm weighing 300 kilo. Wenn ich beispielsweise 300 Kilo wiegen würde. You know, and I have my knee. I have pain. Und ich habe Knieschmerzen deswegen. Amen. And you know, it's the pain in my knees is not the problem. The problem is my kilo. Dass ich Knieschmerzen habe, ist nicht mein eigentliches Problem. Mein eigentliches Problem ist, dass ich 300 Kilo wiege. But I will be telling people, help me to pray for me. Aber ich sag Leuten, könnt ihr bitte für mein Knie beten? Are you getting it? Help me to pray. Hilft mir zu so beten. So that I'm healed. So that I'm healed. But the 300 is still there. Aber die 300 Kilo sind immer noch da. Und du bist is sogar somebody weiter. Getting it? It is the root that is the problem. Die Wurzel ist das Problem und nicht die Frucht. That is what he told me about this man. Und hat er mir über diese Person gesagt, für die ich gebetet hatte. Praise the Lord. Hallelujah. He said his so-called people hat gesagt, seine never take to his warning. Wollen nicht auf seine Warnungen achten. How long will he keep on warning you? Wie lange wird er dich weiterhin warnen müssen? That those you move with. Dass die Leute, die du deine Warnungen those you know, those you do. You know you warn Adam. Er hat Adam gewarnt. Amen. If you eat that fruit, let's go there. Genesis 2. 1. Mose. I will make sure you die. Vers 2. Er hat ihm versprochen, dass wenn er von der Frucht isst, wird er sterben. It's not Satan that is warning him. Das ist nicht der Teufel, der warnt, sondern Gott warnt Adam. Satan is not the problem. Der Teufel ist nicht das Problem. Those problems, what man call problems, they are not the problem. Das, was der Mensch als Problem sieht, ist nicht das Problem. Corona is not problem. Corona ist nicht das Problem. Is ignoring Christ and es ist Christus zu ignorieren, zu verweigern, das ist das Problem. Is somebody getting it? Look at what brought the first problem. Schaut euch an, was das erste Problem gebracht hat, den Menschen. Genesis 2. 1. Mose 2. Vers 16. Vers 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. You know, it's not Satan that is saying this. Es ist nicht der Teufel, der diese Warnung ausspricht, sondern Gott warnt hier. It means Satan is not even your problem. Das heißt, der Teufel ist nicht dein Problem. Amen. Amen. It is rejecting Christ. Es ist Jesus Christus zu verweigern. Das ist das Ignoring Problem. Ihn zu ignorieren. That is man's problem. Das ist das menschliche Problem heute. And we know that Adam did disobey him. Wir wissen, dass Adam Gott missachtet hat. And he was dead. Und er ist gestorben. Amen. Next time we talk about death again. You know, four kinds of death. Nächstes Mal werden wir nochmal über den Tod sprechen. Four, es gibt four different types of verschiedene death. Arten von Tod. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the very moment you disobey God. In dem Moment, wenn du Gott missachtest, wie missachtest du ihn? Not believing the truth. Wenn du nicht an die Wahrheit glaubst. Amen. Amen. Not believing the truth. Wenn du nicht an die Wahrheit glaubst, so missachten wir ihn. It's not even fornication. Es ist nicht Unzucht. Or you are stealing. Oder ein Clown. Das ist nicht all der Ungehorsam, von dem Gott spricht. They das ist alles nur Früchte. It's like the knee. Es ist so wie das Knie. The, wie die Knieschmerzen und das Übergewicht. The problem is not that stealing. Das Problem ist nicht das Klauen. Until you ignore him, you will never steal. Weil wenn du ihn nicht ignorierst, wirst du auch until you don't you reject him, you will wenn du never ihn verweigerst, wirst du auch nicht anfangen, Unzucht is zu somebody getting it? The very moment you disobey Christ, im Moment, in dem du Christus verweigerst, you might not see any trace of death. Da siehst du keine Spur von Tod. Just like Adam. Adam was still living. He still lived 900 something years. Adam hat nach dem Sündenfall dennoch 900 Jahre gelebt auf Erden. Obwohl Gott gesagt hat, wenn er davon isst, wird er sterben. But it is death if you disobey him. Aber Gott spricht dennoch von Tod, wenn wir ihn missachten. For things to come to pass is always by process. Dinge manifestieren sich immer in einem Prozess. Christ walk in a process. Christus arbeitet mit von Schritt zu Schritt. So also is Satan. Genauso auch der Teufel. If you disobey today, wenn wir heute missachten, you might not see the repercussion today. Kriegen wir die Quittung nicht heute. It's like when a woman is pregnant. Das ist genauso wie eine Frau schwanger ist. But the woman might not even know that she is pregnant. Sie wird vielleicht nicht mal wissen, dass sie schwanger ist. You might even disobey Christ and not even know you disobey him. Du hast ihn vielleicht missachtet. That does not mean you did not disobey him. Dass du ihn missachtet hast. Is somebody getting it? The day a woman you know, if you become pregnant today, wenn wir heute schwanger werden, and to give birth, it takes months. Braucht es Monate, bis das Kind auf die Welt kommt. Amen. It's a process. Es ist ein Prozess. So also, everything, they are all by process. Genau, das ist alles andere. Christ war the satanic war. Die Welt von Christus auch in der, und genauso auch in der teuflischen Welt. Es ist ein Prozess. If you believe Satan more than Christ, wenn wir dem Teufel mehr Glauben schenken als Gott, and you act on it, und danach handeln. For Satan to kill, steal and destroy, it might not even be that day you are going to see it. Wird er töten, stehlen und zerstören? Und das Schritt für Schritt, weil er geduldig ist. You know, somebody will say, okay, he said I should not go. I went and come back now. Nothing happened. No accident. Nothing. You know what has been destroyed. Es gibt Leute, die sagen, okay, man hat mir eigentlich gesagt, ich soll nicht an diesen Ort gehen, aber ich war an diesem Ort und es ist nichts passiert. Es gab keinen Unfall. Nothing happened. Alle sind gesund wieder zu Hause angekommen, also war das doch nicht so schlimm. Go ask Adam. Aber frag mal Adam. Amen. What he did years upon years ago is everywhere today. Was er vor Jahren getan hat, haben wir heute noch auszumachen. Go ask Abraham. Frag Abraham. He's sleeping with Hagar. Dass er mit Hagar geschlafen hat. We know what it brought to this world. Wir wissen, was dieser Welt zugefügt hat. Somebody getting it. Mm-hmm. Go ask Lot. Oder Lot. He chose with his five senses. Er hat seinen fünf Sinnen entschieden. You know, Sodom and Gomorrah was a fertile land. Sodom und Gomorra war ein fruchtbares Land. I choose. You know, people want to come to Europe. Leute wollen nach Europa kommen. And they die see to come to Europe. Und sie sterben sogar auf der Victory auf der Reise is not in Europe. Weil sie denken, dass der Erfolg und das bessere Leben in Europa ist. Aber das ist es nicht. Christus ist das bessere Leben. Praise the Lord. Halleluja. Lot chose Sodom and Gomorrah. Lot hat sich für das fruchtbare Land entschieden. Für Sodom und Gomorrah. The five senses. Die fünf Sinne haben entschieden. Haben gesagt, das sieht gut aus, dafür entscheide ich mich. He rejected the desert land. Er hat das Wüstenland hat er verweigert. If you know the story of Lot, you know what happened to him. Wenn wir die Geschichte von Lot kennen, wissen the wir, the children. Was daraus entstanden ist, aus dieser Entscheidung, was mit seiner Familie passiert ist. Don't allow your five senses to choose. Lass nicht zu, dass deine fünf Sinne für dich Entscheidungen treffen. Tell Christ to help you to choose. Bitte Christus, dir diese Entscheidung wegzunehmen. Dass tell him to help you to take dir hilft. Zu entscheiden. Satan always also wants a choice for you. Weil der Teufel hat auch Entscheidungen für dich. Allow Christ to choose dass for du, you. Dass aber Christus entscheidet für dich. Amen. Amen. The decision you take. Die Entscheidung, die today, du triffst heute. The repercussion might not even come a month time or 2 months or 3 months or even a year time. Kommt vielleicht nicht mal nach ein paar Monaten oder nächstes Jahr. But if a woman is pregnant, we should only give birth. Aber wenn eine Frau schwanger ist, somebody getting it. Kriegt sie das Kind irgendwo. If you plant a seed, it must surely go. I said that seed is corrupt. Samen einpflanzt, it's decayed. It's not good. Wachsen, es sei denn, er ist schlecht. Whatever, you know. He said, whatever you sow, you are going to reap. Was wir sehen, werden wir ernten. If you sow, you are going to reap. Wenn wir sehen, werden wir es auch ernten. That you do not reap today does not mean you are not going to reap. Und nur weil wir es heute nicht ernten, heißt es, dass wir es nicht irgendwann ernten. You better allow him to help you to take decisions. Deswegen lass du, dass er lieber sieht, dass er Entscheidungen für dich trifft. You know why we disobey him because nothing happened. Wenn wir ihn missachten, weil eben nichts passiert ist. Praise the Lord. Halleluja. We are almost calling him a liar. Nennen wir ihn auch schon fast ein Lügner. So, ich habe Gott missachtet, und nichts ist passiert. You know when I tell people things, I always pray that I'm wrong. Wenn ich manchmal Leuten etwas sage, bete ich sogar manchmal, dass ich falsch liege. If I'm warning people about something, wenn ich Leute warne über etwas, I'm telling you about Christ. Wenn ich denen über Christus rede, repent from this. Tu Buße von dieser Sache. And if you refuse and keep on refusing, wenn du dich weigerst und immer wieder weigerst, my prayer for you is that I am wrong. Dann bete ich sogar, dass ich im Unrecht bin. That I know I'm not wrong. Obwohl ich weiß, dass nicht. But I will be praying that I'm wrong because I don't want what I see to happen. Weil ich nicht will, dass das, was ich gesehen habe, dir wirklich passiert. Is somebody getting it? Lord always look for a way to help us, to direct us. Der Herr sucht immer nach Wegen, um uns zu helfen, uns zu motivieren. You know, before somebody died, the Lord has been blocking it and blocking it and blocking it. Bevor jemand stirbt, bevor ein Kind Gottes stirbt, hat der Herr gewarnt. Er warnt uns Kinder Gottes, bevor jemand stirbt. He warned. He put a block. You have to jump it. And keep on jumping it until. Es ist so, als ob er immer wieder eine Absperrung vor dich packt, damit du eben nicht weiter in Richtung Abgrund läufst. Aber du überspringst diese Absperrung und läufst wieder weiter in Richtung Abgrund. He always block it. Yeah, he doesn't even not want you to go. He bet you keep on jumping it. Er will nicht, dass du no matter how high it is, you jump it. Irgendwann runterfällst von diesem Abgrund, aber du jede Hürde überkletterst du einfach. If you keep on jumping, wenn du weiterhin springst, wirst du irgendwann in den Tod springen. Listen to Christ. Hör Christus zu. And repent. Und tu Buße. Love repentance. Liebe Buße, Liebe Umkehr. Amen. Amen. Be very, very careful. Wir müssen uns in Acht nehmen. John 15. Quickly go to John 15. Johannes 15. Look at John 15. He sent me to people. I never meet people without him sending me to them. Und er schickt mich oft zu Leuten. We went to Nigeria. Wir sind nach Nigeria gegangen. It was all warning upon warning. Und ich habe sehr oft auch Leute gewarnt. My message is always warning. Ich habe sie in dieser Botschaft immer wieder gewarnt. But who will listen? Aber wer hört zu? John 15. Johannes 15. 22. Look at what Jesus said here. Guck euch an, was Jesus hier sagt. If I had not come and spoken unto them, they have not had sin. But now they have no cloak for their sin. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. If he had not sent me to you, hätte er mich nicht geschickt, um mich zu warnen, dann hast du noch eine Ausrede. Amen. You will have excuse. Dann hast du theoretisch noch eine Ausrede. But he sent me to Aber you. Er hat mich geschickt, um mich zu warnen. I will not reject anything from you. Und ich werde das nicht for you. Für dich verweigern. I will not reject anything for you. Ich werde die Wahrheit für dich nicht verweigern. Du musst sie verweigern. He asks. We did take to correction. Er hat gefragt, werden sie umkehren? Werden sie diese Belehrung annehmen? We did not continue to harden their hearts. Werden sie nicht weiter in ihr Herz verhärten? Stur bleiben? You know when God sent Jonah? Als Gott Jonah losgeschickt hat. Jonah did not want to go there. Jonah wollte diese Aufgabe nicht Why? Machen. He believed that God is a merciful God. Weil er dachte, dass Gott ein barmherziger Gott that ist. That he will forgive them and not do what he sent him. To tell them. Und Gott wird die Leute nicht bestrafen. Er wird nicht unbedingt diese krasse Botschaft diesen Leuten weitergeben müssen, um sie vor Gottes Zorn zu bewahren. You know, Jonah was somebody that, you know, if I say it, I want it to come to pass. Und Jonas war jemand, der... I'm not somebody like that. Der, wenn ich es sage, wenn er etwas sagt, wollte er, dass es direkt passiert, aber so bin ich nicht. Amen. Mhm. You know, he was sent. Er wurde geschickt. He said, he will not go, because if he tell these people, God is going to destroy you. And if God did not destroy them, they will believe he came to them to lie. Weil er hat gesagt, are you getting something? Ey, wenn ich da hingehe und den Leuten sage, dass du sie zerstören willst, Gott, du sie dann aber am Ende des Tages doch nicht zerstörst, dann werde ich doch als Lügner dastehen. I always want to be proved wrong. Aber ich will sogar im Unrecht sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I love to go and give his message. Ich liebe es, seine Botschaft weiterzugeben. Because I know he loves repentance. Weil ich weiß, dass er Umkehr liebt. Any message I preach. Jede Botschaft, die ich verkündige, ist eine Botschaft der Warnung. Don't joke with it. Deswegen dürfen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Amen. Amen. You know, people might even see me as somebody boasting. Leute denken vielleicht, dass ich jemand bin, der damit prahlt. I'm not boasting. Ich prahle nicht damit. Of the flesh. Über das Fleisch. But I boast of Jesus Christ. Aber ich prahle über Jesus Christus. Amen. Ja. I boast of him so much. Ich prahle mit ihm. Because I know who I am. Weil ich weiß, you wer know ich that bin. Music. Kennt ihr dieses I Lied? I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. I know who... Let's go to 2 Corinthians. Amen. Look at what Paul said there. Amen. Schaut euch an, was Paulus hier sagt. Paul said he boasts also. Er hat gesagt, er rühmt sich. Er prahlt. He boasts. Er rühmt he boasts sich. Of Christ. Er rühmt sich mit Christus. 2 Corinthians. 2. Korinther. 2 Corinthians 10. 10. Verse 8 and 17. Vers. He said, for though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord had given us, for edification and not for your destruction, I should not be ashamed. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. I am not ashamed to boast of Christ in me. Ich schäme mich nicht, just like Paul. Zu prahlen, der in mir ist. Amen. Amen. You know, boasting of Christ is so wonderful. Prahlen, it doesn't bring people down. Weil das Leute nicht runterzieht. If I boast of the flesh, wenn ich über mein Fleisch prahle, for example, if I boast of my intelligence, natural intelligence, damit prahle, dass ich so schlau bin, you know, it will bring you down. Das wird einige von euch runterziehen. Because you cannot change your intelligence. Weil du deine Intelligenz nicht zu einem gewissen Maß ändern kannst. Amen. Amen. But if I boast of Christ, aber wenn ich über Christus prahle, it will help you to come to Christ. Es wird dir helfen, auch zu Christus so zu kommen. So that the result I have, you can also damit have du it. Auch meine Ergebnisse hast. Somebody getting it. The boasting, to boast of Christ, help people, edify people. Mit Christus zu prahlen, das ermutigt Leute, das baut Leute auf. Amen. Amen. It helps you to come up. Das gibt ihnen Hoffnung. And say, if he can do it for him, wenn er das für if he can do it for this woman, wenn das für diese Frau kann, can er, me too. Dann kann er es auch für mich tun. If I believe the way he believed, weil wenn ich so glaube wie diese Person, if I believe the way she believed, wenn ich so glaube wie sie geglaubt I hat, the same result. Dann kriege ich das gleiche Ergebnis. But if your brain is not my brain, aber wenn mein Gehirn if nicht dein Gehirn ist, of my natural self, und ich mit mir selbst prahle, you cannot change that. Das kannst du nicht ändern. It will make you inferior. Das wird dich, du wirst dich schwächer als ich. Somebody getting it? But that of Christ is so das wonderful. Mit Christus. To boast of Christ. Mit Christus zu prahlen. It helps people to come to Christ. Es hilft Leuten zu Christus zu kommen und bei ihm zu bleiben. Verse 17. He said, "But he that glorieth, let him glory in the Lord." 17. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. I don't preach myself. Ich predige nicht mich selbst. Ich predige Christus. I preach the new man in me. Ich predige den neuen Menschen in mir. Somebody getting it? It's no longer the old man, but the new man. Menschen, den neuen 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. Vers 5. Vers 5. Amen. Amen. So we help us to read verse 5. 2 Corinthians 4, verse 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst, aber als eure Knechte und Jesu Herr. Amen. For we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves your servant, for Jesus' sake. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul talks about the revelation which Christ revealed to him. Paul hat über die Offenbarung gesprochen, die der Herr ihm gegeben hat. He said he did not get it. From man. Er hat sie nicht von Menschen bekommen. So also, I do not get things from man. Genauso bekomme ich Dinge nicht von Menschen. He just revealed things to me. Sondern er offenbart es mir. If I say man, I mean flesh. Wenn ich Menschen meine, meine ich das Fleisch. I don't get it from the flesh. Ich kriege es nicht vom Fleisch. Amen. Amen. Galatians 1. Go Galater to Galatians 1. 1. Let us see something here. What the Lord has for us. Amen. Amen. He's the one in charge and not me. Without Amen. Him, I'm zero. Amen. I'm nobody. Ohne Jesus bin ich ein Niemand. People ask me at my age, it will take me 20 minutes to even calculate it. Selbst wenn du mich nach meinem Alter fragst, ich brauche 20 Minuten, um das zu berechnen. Amen. Amen. No, no, ask people that know me. They will tell me it's true. Amen. Amen. But I'm never without Christ. Aber ich bin nicht ohne Christus. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 1 from verse 10. Galater 1, Vers 10. He said, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. You know, my message sometimes can be so bitter. Meine Botschaft kann bitter sein. Sie kann Leute auf die Füße treten. Just like Jesus' message. Genauso wie die Botschaft von Jesus. He said, you will eat my flesh and drink my blood. Er hat zu den Leuten gesagt, ihr werdet mein Fleisch I'm essen not run away from him. Und mein Blut trinken. Und viele sind von ihm weggelaufen. They said, this is a hard saying. Er hat gesagt, sie haben gesagt, das sind harte Worte. Wie soll man das verstehen? He turned to the disciples. Und er hat dann sich zu den Jüngern gefragt, werdet ihr auch laufen? It doesn't matter how many people are here. Es ist egal, wie viele Leute hier sind. He did not tell me to go and gather millions of people. Er hat gesagt, dass ich Millionen von Leuten versammeln soll. He sent me. Er hat mich geschickt. He said, go and preach my geh message. Und predige meine That's Botschaft. All. And so you guess nobody. And I said it last week. I said I will go preach to the chairs. Ich habe es auch letzte Woche schon gesagt. Wenn hier niemand ist, dann predige ich zu den Stühlen. Amen. Amen. It doesn't bother me at all. Das macht mir keine Sorgen. I don't do things because of any man. Ich tue Dinge nicht wegen Menschen. Christ. Ich sehe Christus. I know if I help you to know the truth. Ich weiß, dass wenn ich dir helfe, if you might be sad today, but tomorrow you will rejoice. Wirst du vielleicht heute if you can get it. Traurig sein über die Wahrheit, aber morgen wirst du dich freuen, wenn du es verstehst. Amen. Amen. You will rejoice wirst if you can get it. Wenn du es verstehst. Because the truth is freedom. Denn die Wahrheit macht frei. Free you. Sie befreit dich. Amen. Amen. Verse 11 says, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Vers 11. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it. Vers 12. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. But by the revelation of Jesus Christ. Is somebody getting something here? Revelation of Jesus Christ. Durch eine Offenbarung von Jesus Christus. Paul said he did not get it from any man. Paul sagt, ich habe es nicht von irgendwelchen Menschen abgeguckt, sondern es ist vom Herrn. Das gleiche gilt für dich und mich heute. I hardly listen to people. Deswegen, ich höre mir auch selten Predigten von Leuten an. Ich höre mir den Heiligen Geist an. A lot of things I hear from people, I can see, you know, I can just see flesh all over. Aber oft predigen viele Menschen einfach das Fleisch. He always directs me. I say, no, that is not his deswegen leitet er mich und sagt mir, was ich mir anhören soll. My word, this is my word. Das ist mein Wort, das kannst du dir anhören. Amen. Amen. That is religious word. Das andere ist ein religiöses Lehre. There is man's word. Das ist ein menschliches Lehre. There is religious word. Religiöse Lehre. And there is Christ's word. Und es gibt die Welt von Christ's Christus. Word is not religious word. Die Welt von Christus ist keine religiöse Lehre. To have Christ is not having religion. Christus zu haben bedeutet nicht, eine Religion zu haben. Amen. Amen. A lot have religion, they don't have Christ. Viele haben Religion, aber haben nicht Christus. We'll see some. Very soon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13. He says, for you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. That's exactly where we are now. Jewish religion. This man, you know, Paul was a religious man. Paulus war ein religiöser Mensch. But he was not having Christ. Aber er hatte Christus. Is somebody nicht. Getting it? Mm-hmm. You know, having religion is not having Christ. Christus zu haben heißt nicht Religion zu haben. Christ is a person. Christus ist eine Person. A person is not a religion. Eine Person ist keine Religion. Eine Person ist eine Person. Christ is a king. Christus ist ein König. A king is not a religion. Ein König ist keine Religion. Is somebody getting it? For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And profited in the Jewish religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace, to reveal by his grace means not what Paul did, it's what Christ did. Dass er ihn aus seiner Gnade berufen hat, heißt, dass er hat ihn nicht berufen, weil er ein guter Mensch war, er hat ihn berufen, weil Jesus Christus gut ist. Aus seiner Gnade ist es passiert. Amen. Amen. Vers 16. To reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conformed not with flesh and blood. Is somebody getting something here? Mm-hmm. I did not go to flesh and blood. Ich bin nicht zu Your coming here is not coming to flesh and blood. Dass wir hinkommen, heißt nicht, dass wir zu Fleisch und Blut Amen. Kommen. Amen. You are not coming here for flesh and blood. Wir kommen hier nicht hin wegen Fleisch und Blut. If your motive is pure, wenn unser Motiv rein ist, if you allow your motive to be Christ, wenn wir zulassen, dass unser Motiv why you are here should be Christ, deshalb wir hier, why you listen to him to be Christ, was ist Christus bedeutet, you are not listening to him to get anything from him. Wir hören Jesus nicht zu, weil somebody wir was von Jesus wollen. It's without condition. Wir folgen und lieben ihn bedingungslos. Amen. Amen. To reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Anyone that listens to me, you don't listen to flesh and blood. Jeder, der zu mir zuhört, hört nicht Fleisch und Blut zu, sondern dem Geist. I know who speak to me. Ich weiß, wer durch mich spricht. I know what he revealed to me. Ich weiß, was er mir offenbart. It may not be popular. Vielleicht ist es nicht überall bekannt. It may not be common. Es ist nicht but that üblich. Not mean it's not true. Das heißt, dass es nicht wahr ist. You might not have heard it before, just as I did not hear it before. Vielleicht hast du es noch nicht irgendwo gehört. But he revealed it. They revealed them to me. Aber dennoch hat er mir das gesagt. And I believe it. Und ich glaube daran. It out. Und deswegen teile ich das. Amen. Amen. It's what Christ called truth. Das, was Christus Wahrheit that is freedom. Das ist Freiheit. Not what your denomination called truth. Nicht das, was deine Gemeinde Wahrheit your church called truth. Ist Wahrheit. Or your pastor called truth. Oder was dein Pastor Wahrheit ist. What Christ called truth. Sondern was Christus Wahrheit that nennt. Is freedom. Das ist Freiheit. Then neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went on to Arabia and returned again unto Damascus. Verse 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. But others of the apostles saw I none, save James, the lost brother. Verse 20. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. Afterward, I came into the region of Syria and Sicilia. Verse 22. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. But when they heard only, but they had heard only that he which persecuted us in time past now preached the faith which once he destroyed, and they glorified God in me. Praise the Lord. Hallelujah. Verse say, my message is not to please man. Und meine Botschaft ist nicht da, um Leuten zu gefallen. But Christ. Aber um Christus zu gefallen. I don't preach what you like. Ich predige nicht das, was dir gefällt. I tell you what he give me to give. Ich gebe dir das, was ich weitergeben soll an dich. Amen. I will not tell you what you want to hear. Ich werde dir nicht das sagen, was du hören willst. I will give you the truth. Ich werde dir die Wahrheit geben. Because I love you so much. Weil ich dich if liebe. If it is all about me, I will not tell you the truth. Wenn es um mich gehen würde, würde ich dir die Wahrheit nicht sagen. Aber es geht nicht um mich. It's about Christ. Es geht um Christus. Amen. Amen. Vers 11 und 12. Vers 11 und 12. He said, they are not coming from men. Das kommt nicht von Menschen. Es stammt nicht von Menschen. Das Evangelium. Just like Jesus spoke to Peter. Genauso wie Jesus mit Petrus 16. Gesprochen hat in Matthäus 16. Let me see it again. Vers 11 und 12. He said, go back to 11 and 12 of chapter 1 of Galatians 1. Galater 1, 11 und 12. He said, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. You know, things, you know, you cannot argue people into Christ's word. Du kannst Leute nicht in das Königreich Gottes reindiskutieren. It comes through revelation. Es kommt durch Offenbarung. In Matthew 16. In Matthäus 16. Revelation came to Peter. Kam eine Offenbarung zu and Jesus. James, go there, so that I will know. Who will help us to read? Matthew 16. Matthäus 16. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Matthew 16. Matthäus 16. Yeah, Jesus was asking, who do men say I am? Jesus hat gefragt, für wen halten die Menschen mich? Amen. Amen. Who do they call Jesus? Wen nennen sie Jesus? And they said so many names, different things. Elijah, Elisha, no. Und sie haben viele verschiedene Sachen gesagt. Amen. They will call Pope, the Holy Spirit today. Es gibt sogar Leute, die Mohammed, the Holy Spirit. Glauben, dass der Papst you know? Oder Mohammed der Heilige Geist ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then Jesus asked them, who do you think? Who do you believe I am? Jesus hat sie gefragt, für wen haltet ihr mich? Verse 15 and 16. Tamia, can you help us to read it? Matthäus 16, 15 und 16. Da spricht der Herr zu ihnen, aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Somebody get you something. Just like Paul said, flesh and blood did not reveal anything to him, but through the Holy Spirit. Amen. Amen. Then verse 18. We will not go there today. We will let us leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, flesh and blood have not revealed it to you. Fleisch und Blut haben euch das nicht offenbart. He said, my father revealed it to you. Mein Vater hat euch das offenbart. Amen. Amen. A lot, some of you that listen to my message, you know me in the past. Eine von euch, die sich meine Botschaft anhören, kennt mich schon vorher. Who I used to be. Wer ich vorher war. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who I used to be. You know, he changes a thief to not become a giver. Aber er macht einen Dieb zu einem Geber. He changed Paul. Er hat Paulus a killer to now become a saver. Er war früher ein Mörder. Somebody get in it. Und jetzt hat er und dann hat er angefangen Menschen zu retten durch Christus. Remember, you know, Paul stood to kill Stephen. Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde wegen Christus. Amen. Amen. Epheser 4. He changes a thief to become a giver. Ein Dieb wird zum Dieber. Genauso wie er Paulus verändert hat. Er war ein Mörder und jetzt rettet er Leben durch Christus. Vers 23, let him that steal, let him that fall steal no more, but rather let him labor, working with his hand, the thing which is good, that he may have to give to him that need it. Amen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 13 to 16 of Galatians 1. You know, we read about Paul being a religious man. In Galater 1 haben wir gerade gelesen, dass Paulus ein religiöser Mensch war. Just like Nicodemus was a religious man. Genau wie Nicodemus auch Nicodemus. Ein religiöser Mensch war. John 3, go to John 3. Johannes 3. A religious man. He did not know what it is to have Jesus. Er wusste nicht, was es bedeutet hat, Jesus zu haben. Religion is not having Christ. Eine Religion zu haben heißt nicht, Christus zu haben. Amen. I don't have any religion. All I have is Jesus Christ. Ich habe keine Religion. Was ich habe, ist Jesus Christus. Amen. You know, I was hearing something on television about his message against Corona. Ich habe eine Werbung gesehen, die gegen Corona war im Fernseher. They said nothing can do. There's nothing that can stop him to destroy. Und in dieser Werbung hat man gesagt, dass nichts Corona aufhalten kann in seiner Fähigkeit, Leute zu zerstören. They mentioned things. They just mentioned it. They said your color cannot stop him. Und in dieser Werbung sagt man, deine Hautfarbe kann Corona nicht aufhalten. Dein Land kann Corona nicht aufhalten. Your age cannot stop it. Dein Alter kann Corona nicht aufhalten. Dein Geschlecht kann es nicht aufhalten. Religion that is true. Kann es nicht aufhalten. I said that is true. It's only Jesus. Und they did not mention Jesus. I said that is true. Is somebody getting something? Sie haben gesagt, Religion kann es nicht aufhalten. Und das stimmt. Religion kann es auch nicht aufhalten. Nur Jesus kann das aufhalten. Praise the Lord. Ja. Christ's world is not a religious world. Christus ist keine religiöse Welt. Satan want to make it a religious. Aber der Teufel will es religiös machen. And it is demotion. Aber das macht es kleiner. You know, in kingdom, what do you have in kingdom? Was hast du in einem Königreich? You have a citizen. Du hast Bürger in einem Königreich. Amen. Amen. You don't have a member. Du hast nicht Mitglieder. Amen. Amen. In churches today, it's all about members. In Kirchen geht es immer nur um Mitglieder. Not citizen of heaven. Und nicht um somebody getting it. Bürger des Himmels. They are not afraid. They never go there. But citizen of Christ's world. Sie sehen die Kinder Gottes nicht als als Bürger, sondern als Mitglieder. Members of club. It's like members of club. Mitglieder eines Vereines. It's not about Christ's kingdom. Und sie sehen, erkennen nicht, dass es ein Königreich like ist. Viele Kirchen sind einfach nur Vereine. Praise the Lord. Hallelujah. In John 3, look at somebody that was having a religion. Hier in Johannes 3 sind wir that he did not even know what it is to be born again. Der nicht mal wusste, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. To come to Jesus by night. Dieser Mann ist heimlich zu Jesus gekommen, nachts. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, ruler of the Jews, a ruler, the head of them. Amen. Amen. It's not just somebody with small position. Es war nicht nur jemand, der eine kleine Position hatte, sondern er war ein Oberster der Juden. One of their leaders. Einer ihrer Führer. Amen. No matter your position in that religion. Egal deine Position in dieser Religion. You only have religion, you don't have Christ. Du wirst immer nur Religion haben und nicht Christus. Amen. Amen. And you are not saved. Und deswegen bist du dann auch nicht errettet. Only Jesus nur durch Jesus Christus sind wir errettet. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, Verse 4. How can a man be born when he is old? You know, Pope, we have this question today. Der Papst würde so eine Frage stellen. All these organized religious masters, they will ask this type of question today. They don't know what it is to be born again. Jesus was surprised to see that this man does not know what it is. Und Jesus war verwundert darüber, dass er das nicht verstanden hat. Obwohl du so eine hohe Position hast, verstehst du das nicht? As religious as you are. Obwohl du so religiös bist. For how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Are you born of the Spirit? Sind wir geboren auf the dem Spirit Geist? Now your father, your mother. Ist er jetzt dein Vater und deine Mutter oder ist is somebody getting immer noch das Fleisch? If you are born again, wenn wir wiedergeboren sind, your parents is no longer the natural parents. Sind deine Eltern nicht you mehr deine new parents, Eltern, sondern du hast neue Eltern, nämlich Jesus Christus. Er ist Mutter und Vater für dich. He remain your father forever. He remain er bleibt your für immer dein forever. Vater. Er bleibt für immer deine your Mutter. Family forever. Er bleibt für immer deine Familie. You allow him to be so. Und du lässt das zu. Amen. Amen. Adam was only having one. Just one. Adam hatte only God. Keine no Eltern. No father, no hatte no uncle, nicht Mutter und Vater oder Onkel. Er hatte so nur also, once you are not born as a child genauso wie wir wiedergeboren sind als Kinder Gottes, haben wir nur ihn. You depend on only him. Und verlassen uns you nur trust auf ihn. Him alone. Wir vertrauen ihn you allein. Learn to see him alone. Wir lernen ihn allein zu sehen. Amen. Amen. Nicodemus answered, verse 9. And said unto him, how can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and thou not, and knowest not these things? Are you a master upon your position? You don't know this. Und verstehst das nicht? Verily, verily, I say unto you, we speak that we do know, and testify that we have seen. And you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Praise the Lord. Hallelujah. To be born again, Jesus called it earthly things. Wiedergeboren zu sein, nennt Jesus irdisch. If you cannot understand that, wenn du das nicht mehr verstehst, then what can you understand? Was willst du denn verstehen? If you cannot even get that, wenn du das noch nicht mal verstanden hast, was willst du denn verstehen? Praise the Lord. Hallelujah. You know, religion is full of five senses. Religion ist voll von den fünf Sinnen. Just like Nicodemus said, are you going to go into your mother's womb again? That's so wie Nikodemus ja gefragt hat, Herr, gehst du wieder zurück in den Bauch deiner Mutter? Das ist fünf Sinne, sie verstehen das Geistliche nicht. Praise the Lord. Halleluja. Again, having religion is not having Christ. Eine Religion zu haben bedeutet nicht Christus zu haben. Again, Christ is a person. Christus ist eine Person and not a religion. Und keine Religion. Again, Christ is a king and Christus not a religion. Ist ein König und nicht to ist be der a king is not to be a religion. Und keine Religion. If you listen. listen to my message. Please believe it. Believe, it will purify your soul. Wenn wir dieser Botschaft zuhören, dann müssen wir sie auch annehmen und glauben. It is only through the truth. Your durch die Wahrheit ist unsere Seele gereinigt. 1. Petrus 1, 22. Obey the truth. Die Wahrheit and not obeying the word. Uns geht darum, der Wahrheit zu gehorchen. Obey the truth. Und nicht dem Wort zu gehorchen. 1. Petrus. What is the tense? Okay. 1 Peter. Amen. Praise the Lord. 1 Peter 1. Petrus 1. It says, see, you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. As you believed the truth, and you obeyed the truth. Wenn ihr die Wahrheit gehört habt und ihr glaubt, ihr gehorcht. That is how you clean your soul. So reinigen wir unsere Seele. You don't clean your soul before coming to Christ. Wir reinigen nicht unsere Seele und dann kommen you wir come zu Christus. As you are. Wir kommen, wie wir sind. You hear, listen to the truth. Wir hören uns die Wahrheit an. And the truth clean your soul. Und diese Wahrheit reinigt unsere Seele. Amen. He did not say the word clean your soul. Und hier steht nicht, dass das Wort deiner Seele reinigen wird. The word, the truth is inside the word. Weil die Wahrheit ist im Wort. Amen. Amen. The word of God is not the truth. Gottes Wort ist nicht die Wahrheit. Amen. Amen. The word cannot free you. Das Wort an sich kann dich nicht befreien. It is the truth that is freedom. Die Wahrheit, die im Wort ist, die befreit dich. Oh, Daddy. Because of some of you that are new here, let me just go. Let's go to Matthew 5. So that you can quickly get something in. Amen? Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Alleluia. Amen? The Old Testament is the Word of God. Das Alte Testament ist Gottes Wort. Jesus came with the truth. Aber Jesus kam mit Gnade und Wahrheit. Amen? Amen. He came with the truth. Er kam mit der Wahrheit. If you read here, you can get it very well. He said, verse 38. Matthäus 5, Vers 38. He said, you have heard that it had been said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. This is the word of God. Ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. This is the word of God. Das ist das Wort Gottes. Revenge. Rache. Amen. But it's not the truth. Aber es ist nicht die Wahrheit. A lot of live this life today, the life of revenge. Leben so. Leben in Rache. Amen. It is the word of God, but it is not the truth. Das ist Gottes Wort, aber das ist nicht die Wahrheit. But I say unto you, verse 39, that you resist not evil. But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away your coat, let him have your cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Then verse 43, look at it. 43. He said, you have heard and that it had been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. This is also the word of God. Und in 43, hier, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, das ist auch Gottes Wort. Mm. Love your neighbor and hate your enemy. Dein Nächsten a tooth for a tooth is the word Feind of hassen. God. But he said, don't resist evil, don't pay back evil with evil. Aber Jesus sagt, zahle eben nicht Böses mit Bösem. The truth is not pay back evil with evil. Die Wahrheit ist eben nicht Böses mit Bösem zu vergelten. If you are going to pay them with good. Wenn du sie is somebody getting it? Wenn du ihnen was geben willst, dann gib ihnen das Gute, gib ihnen Christus. You pray for them, you love them. How do you love them? You give them Christ. Wir beten für sie, wir predigen zu ihnen, wir helfen ihnen, Christus zu kennen. Amen. Amen. You owe them Christ. Wir schulden ihnen Jesus. He said, you have heard that it has been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. But I say unto you, love your enemies. The word of God said, you hate your neighbor. You hate your enemy and love your neighbor. Du hast and love those that love you. Dein Feind und liebst deinen Nächsten und du liebst die, die dich lieben und hast die, die dich hassen. But Christ is saying, aber Christus sagt, love those that hate liebe die Menschen, die dich hassen. Love your enemy. Liebe deine Feinde. He's not telling you to love Satan. Er hat nicht gesagt, liebe den Teufel. Amen. He defeated Satan. Weil er den Teufel besiegt hat. Amen. He said, but you love these people. Aber liebe die Menschen. Pray for them. Bete für sie. Is somebody getting it? You know, the truth confuses Satan. Die Wahrheit verwirrt den Teufel. Satan is confused when he hears this truth. Der Teufel ist verwirrt, wenn er die Wahrheit hört. Because in satanic world, it's a tooth for a tooth. Weil beim Teufel ist es Zahn um Zahn. It's full of revenge. Da herrscht Rache. But if once you know, in Christ's world is another Christus, level. Christus, das ist eine andere Ebene. That you are loving those that hate you. Dass du die Menschen liebst. And you are praying for them, you are blessing them. Und für die betest. Those that dupe you. Die Leute, die dich veräppeln, die is dich betrügen. Amen. It confuses Satan. Das verwirrt den Teufel. The truth is what confuses Satan. Die Wahrheit verwirrt den Teufel, aber nicht das Wort. Please know the difference between the two. Kennt bitte den Unterschied. Amen. The time has come, so we have to. We continue from here on Sunday. Amen. Amen. Let me stop because of I still have a lot. But let us stop. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Don't stop it yet. Please. Okay. So please, those of you, because some are writing to me through internet, that they enjoy it. I want to tell you, please, if you have any question, those of you that listen through internet, please write and ask. And listen to it again and again. Ask question. Part you do not understand, ask. So that I will reply you. The children here, we will all reply you. So that you can understand it. There should be no shame in asking questions. We are all learning. We are all growing in the Lord. Whoever laugh at you, laugh at Jesus Christ. Once it comes to Christ's word, there is no more shame. You are so free. Because whoever laugh at you, laugh at Jesus. So that's why it's called freedom. Amen? That whatever is coming to you is coming to Christ. So please, that's what I want to quickly say there. So, it's okay.